Schillers Briefwechsel mit Kana, Teil 1. Schiller an Huber, Dresden, den 13. September 1785. Ich weiß zwar noch nicht, mein Lieber, ob dieser Brief heute wird abgehen können, dass du ihn morgen Abend in Händen hast, indessen will ich doch den Fall setzen und deinen Geburtstag darin ignorieren. Es ist der erste Brief, der von Dresden handelt, und er verdient also mit jedem anderen Inhalt verschont zu bleiben. Was bisher meine heißesten Wünsche erzielten, hab ich nun endlich erlangt. Ich bin hier im Schoße unserer Lieben, aufgehoben wie im Himmel. Ich würde es wagen, dich in das Innere meiner Seele hineinzuführen und dir die Geschichte meines Herzens von gestern an zu beschreiben, wenn ich dich so lange könnte vergessen machen, dass ich Dichter bin. Lass dir's also mit trockenen Worten malen. Mir ist wohl, und in der jetzigen Fassung meines Gemütes kenne ich keine andere Besorgnis mehr als die Furcht vor dem allgemeinen Los der zerstörenden Zeit. Erblicke in mir dein eigenes Schicksal. Wie mir jetzt ist, wird dir in wenigen Wochen auch sein. Betrachte mich also als den selgen Spiegel deiner Seligkeit. Ich schreibe dir auf meinem Zimmerchen im Weinberg, über mir höre ich unsere lieben Weiberchen herumkramen in häuslichen Geschäften und mitunter auf dem Klavier klimpern. Wie viel Stimmung gibt mir das zu einer Unterhaltung mit dir? Unsere Hierherreise war wirklich sehr angenehm, schade nur, dass der Abend und die Nacht uns beim Eintritt in die schönen Landschaften überfielen. Mit dem andächtigen Schauer eines Wallfahrers grüßte ich die merkwürdigen Plätzchen wieder, die sich meinem Herzen unter der neulichen Reise vorzüglich ausgezeichnet hatten, als zum Beispiel die Abschiedsstelle zwischen Strauchels und Hubertusburg. Als auf einmal und mir zum ersten Mal die Elbe zwischen zwei Bergen heraustrat, schrie ich laut auf. O, mein liebster Freund, wie interessant war mir alles! Die Elbe bildet eine romantische Natur um sich her, und eine schwesterliche Ähnlichkeit dieser Gegend mit dem Tummelplatz meiner frühen dichterischen Kindheit macht mir sie dreifach teuer. Meißen, Dresden und seine Gegenden gleichen ganz in die Familie meiner vaterländischen Fluren. 12 Uhr in der Nacht war es, als wir über die Brücke fuhren. Ich sah hinter mir in der Neustadt, in der Gegend, wo ich Körners Haus vermutete, einige Häuser erleuchtet, und mein Herz wollte mich bereden, dass Körners darunter war. Im Goldenen Engel traten wir ab, und den anderen Morgen schickte ich in die Neustadt, mich nach Körners Aufenthalt zu erkundigen, weil ich vermutete, dass er im Weinberge wäre, und unsern Bedienten kommen zu lassen. Der Bediente brachte mir Grüße von den Weibern. Körner war noch bis 1 im Kollegium. Ich ließ mich in einer Portchaise hintragen, weil es ganz entsetzlich regnete und die Freude unseres Wiedersehens und eines solchen Wiedersehens war himmlisch. Körner wohnt äußerst niedlich und bequem, die Zimmer sind freilich etwas niedrig, aber alles, was ihnen abgeht, wird durch das schöne Ameublement ersetzt und die Aussicht auf die Elbe ist über alle Beschreibung schön. Minna und Dorchen sind heiter und beide gesund. Körner ist ganz glücklich, wie du wohl denken kannst. Unter dem Mittagessen ist fleißig an den fünften gedacht worden und in gutem Rheinwein wurde deine Gesundheit getrunken. Alles, alles war mir so süß, weil ich mich endlich zu Hause fühlte. Nach dem Kaffee versuchte Körner etwas auf der Harmonika. Lieber Huber, die Wirkung dieses Instrumentes kann in gewissen Situationen mächtig werden. Ich verspreche mir hohe Inspirationen von ihr. Abends gegen 5 fuhren wir nach dem Weinberg. Unterwegs fand ich die himmlischste Gegend. Er liegt 1 Stunde vor der Stadt, ist beträchtlich und hat Terrain genug, Körners Erfindungsgeist zu allerlei Ideen zu verführen. Am Fuße des Berges liegt das Wohnhaus, welches weit geräumiger ist als das Endreische zu Gohlis. Am Haus ist ein niedlicher kleiner Garten und oben auf der Höhe des Weinbergs steht noch ein artiges Gartenhäuschen. Die Aussicht von diesem und der Untergang der Sonne soll ganz zum Entzücken sein. Alles hier herum wimmelt von Weinbergen, Landhäuschen und Gütern. Der gestrige Abend hier auf dem Weinberge war mir ein Vorschmack von allen folgenden. Während das Dorchen und Minna auspackten und im Hause sich beschäftigten, hatten Körner und ich philosophische Gespräche. Jetzt wird er anfangen, tätig zu werden. O liebster Freund, das sollen göttliche Tage werden. Diese Nacht habe ich zum ersten Mal unter einem Dache mit unsern Lieben geschlafen. Minna ist ein so liebes Hausweibchen. Sie haben mich gestern Nacht in Prozession auf mein Zimmer gebracht, wo ich alles zu meiner Bequemlichkeit schon bereitet fand. Heute beim Erwachen hörte ich über mir auf dem Klaviere spielen. Du glaubst nicht, wie mich das belebte. Eben sind sie aus meinem Zimmer gegangen, um mich diesen Brief an dich schreiben zu lassen. Er ist fertig, und du hast die kurze Geschichte meines Hierseins bis auf den Augenblick, wo ich mich unterschreibe als deinen glücklichen Freund Schiller.